Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Weitere Windanlagen in Hoyerhagen, altersgerechtes Wohnen für Wilhelm-Rösler-Straße und Basketball-Streetball-Event. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. 9 neue Windanlagen mit einer Höhe von 209 Metern sollen im Norden Hoyerhagens entstehen. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einstimmig. Das Genehmigungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss, sagte Bauamtsleiter Rolf Wallensch bei der Sitzung im Gemeindehaus der Kirche. Ursprünglich hatte der Windparkbetreiber Westwind 11 Anlagen geplant. 2 davon werden allerdings nicht gebaut, weil in dem Gebiet ein Rotmilan vorkommt, der unter besonderem Schutz steht. An der Wilhelm-Rösler-Straße im Nienburger Stadtteil Nordertor soll ein Gebäude mit einer Pflegewohngemeinschaft entstehen. Dies teilte nun das städtische Wohnungsbauunternehmen GBN mit. Feste Pläne gibt es noch nicht. Aktuell wird ein Ideenwettbewerb unter 5 Architekturbüros durchgeführt. Die Einrichtung soll von der Diakonie Sozialstation geleitet werden. GBN-Geschäftsführer Klaus Vollmer erläutert das Projekt. Wir haben ja das große Grundstück in der Pferdener Landstraße und Wilhelm-Rösler-Straße, wo ehemals die GAGWA-Objekte draufstanden. Und wir haben uns da seit einiger Zeit Gedanken drüber gemacht, wie wir das zukunftssicher entwickeln können, das Grundstück. Und sind gemeinsam mit der Diakonie, die bei uns im Haus ja auch Mieter ist, zu dem Entschluss gekommen, dass wir für Senioren dort Wohnformen anbieten wollen. Zum einen denken wir über eine Tagespflege nach, aber auch über sogenannte Pflegewohngemeinschaften und auch seniorengerechte Wohnungen. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr ereignete sich gestern in der Tiefgarage Burgmannshof eine Fahrerflucht. Ein schwarzer Skoda Fabia wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen zur Unfallflucht mögen sich bitte bei der Polizei Nienburg melden. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Am 18. Juni findet das diesjährige Basketball-Streetball-Event Weserhub statt. Es ist das größte Streetball-Event in der Region und wird jedes Jahr von zahlreichen Teilnehmern aus nah und fern besucht. Austragungsort ist auch in diesem Jahr wieder der Sparkassenparkplatz in Nienburg an den Wallanlagen. Es wird in 3 gegen 3 auf einen Korb gespielt, in den Spielklassen Rookies Mädchen, Damen, Rookies Jungen und Herren. Ausrichter ist die Basketballsparte des TKW Nienburg. Leiter Andreas Rabe nimmt Anmeldungen entgegen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.